herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Zuhörer der Biografie mit und von Christoph Avignon. Hallo liebe Leute, hallo böse Leute, ich bin wieder mal online und ich spreche aus dem Äther. Ob man das wohl so in Deutsch sagen kann, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, heute möchte ich über was Cooles reden, und zwar über die Polizei. Wie denkt ihr eigentlich über die Polizei? Wenn man Polizei sagt, dann sagen ja die meisten, ach scheiß Bullen, da gibt's irgendwas... Was immer nicht passt, man wird angehalten, obwohl der kurz vor uns ohne irgendwie ein Zeichen abgebogen ist und was weiß ich. Also ich bewundere die Polizei, denn wie komisch muss man sein, um für ein so kleines Gehalt diese Arbeit zu machen. Ich meine, die meisten Polizisten verdienen ja nicht viel. Sie bringen sich ständig in Gefahr. Die meisten Leute, wenn sie nicht in Gefahr sind, hassen die. Die Leute, die irgendwas Schlechtes vorhaben, also ich meine ja die ganz Bösen da draußen, ihr tut denen weh. Es ist cool zu sagen, ach scheiß Bullen und sowas. Obwohl, ich habe mal scheiß Bulle gesagt und ich habe dafür 20 Euro bezahlt. Eigentlich mehrfach, also Amtenbeleidigung sollte es schon nicht sein, obwohl eigentlich die im Recht waren, ich aber... zu dem Zeitpunkt das nicht einsehen wollte, wie auch immer. Auf jeden Fall, wieso spreche ich über die Polizei? Ich war ja irgendwann mal Ende August, ich glaube es war der 28. oder 29. oder so, in Berlin. Und zwar Waldbühne, ein Konzert von den Toten Hosen und von einer Gruppe, die ich damals noch nicht kannte, seitdem ich aber ein Riesenfan bin. Und zwar Skape heißen die. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe schon mal auf Facebook und Twitter über die getextet. Denn Skape sind einfach geil. Die kommen irgendwie aus Spanien. Die schreiben Songs über Cannabis, also beziehungsweise über Marihuana, über halt eben alles, was verboten ist. Und unter anderem bei diesem Konzert gab es ein Lied. Und zwar, das fing so an. Ein Junge kam auf die Bühne, dann kam ein falscher Polizist, also ein Mensch gekleidet als Polizist mit einem Gummiknüppel in der Hand ausgestattet und hat diesen Menschen pseudo verprügelt. Dann kam der Sänger daneben, grüßte die Polizei und sagte, fuck off. Die lieben Polizisten dürfen aber nichts machen, das war ja... noch zu der Zeit, als Jim Morrison gelebt hat, anders. Da dürften die Polizisten den Menschen dann für sowas schon verhaften. Hier sagten die aber, naja, die jungen Menschen, was soll's, ist ja nicht eine direkte Amtenbeleidigung, obwohl hätte ja eine sein können. Auf jeden Fall fing dann dieses Konzert an. Skape war also sowas wie die Vorgruppe, schätze ich mal, von den Toten Hosen. Ich blieb ja nicht lange. Ich habe von den Toten Hosen eigentlich kaum was mitgekriegt. Dafür war aber Skape super geil. Ich kann es euch nur empfehlen. Und ich werde euch jetzt auch auf jeden Fall ein kleines Stückchen eines Liedes, also dieses Lied mit den Polizisten und sowas, vorspielen, das aufgenommen wurde. Und zwar, ich schätze mal, mit einer Kamera, nicht mit einem Handy. Und man es auf jeden Fall im Internet finden kann. Ihr müsst einfach nur Skape live at Waldbühne eingeben. Und dann findet ihr halt eben schon die ganzen Lieder, die da waren. Was auch lustig war, ist, und das habe ich ja ganz vergessen, das habe ich jetzt wieder gesehen, und zwar bei YouTube, das fand ich wirklich lustig, während der Sänger sein Lied aufgeführt hat, ist ihm der Gitarrengurt abgerissen, und keine Sorge, die Sänger sehen super komisch aus, also sowas wie eine Mischung aus Punk, Rock, Nazi und Ska, also halt eben so eine super Mischung, die Gruppe ist auf jeden Fall eine Ska-Gruppe, und während der Sänger halt eben da gesungen hat, ist ihm der Gurt abgerissen Und diese Menschen, die da beauftragt werden, diese ganzen Kleinigkeiten zu regeln, also einer von denen kam dann auf die Bühne und hat während des Liedes diesen Gurt repariert. Und das war so komisch, weil der Sänger, der bewegte sich nicht wirklich, der hat gesungen, Gitarre gespielt, während der andere diesen Gurt da festgeklebt hat oder was weiß ich, repariert oder so. Also das letzte Mal so eine geile Kommunikation ohne Worte zwischen Sänger, die das Lied nicht abbrechen, und den technischen Menschen, die vieles drumherum machen, habe ich das letzte Mal bei den Ärzten gesehen. Also hier sind SKP für ein paar Minuten und alles Liebe, Ruben Vagabund.